Also, was ist braun-gelb, so der Braunton, so auch leicht ins Dunkelschwarz so mit rein und macht immer Moos. Moos. Na, weißt du's? Ha? Weißt du's? Eine Biene, die rückwärts fliegt. Ha, ha, ha, Wurst. Kann man sich den Daumen auf die Bühne stellen? Schlecht. Kommt ein C64 durch die Fußgängerzone an einem Penner vorbei. Da sagt der Penner, hey, hast du mein Kleingeld? Da sagt der C64, nein. Darauf sagt der Penner, du hast wohl kein Herz. Und der C64, doch, sogar ein Megaherz. Ha, ha, ha, Wurst. Oh Mann, das war ja was genau so scheiße. Hey, aber guck mal. Ach, guck mal, der ist ja ölig. Oh Mann, komm her auf die Bühne. Erzähl mal du mal einen Witz. Was? Hier ist der Ölkbär und heute singen wir ein Lied für die Völkerverständigung. One, two, three. Laufen zwei Leute durch London, zwei Deutsche noch dazu, und da lässt der eine einen Pups, sagt der andere empört, ey du Sau! Und da sagt wieder der erste, der mit dem Pups, wieso, ihr kann doch eh keiner Deutsch. Ha, ha, ha. Heidewitzka, was ein Spaß, der Ulkbär, der erzählt uns was. Ein Witz, der alle glücklich macht, selten haben wir so gelacht. Habt ihr diesen Witz gehört? Da war einfach mal nix verkehrt. Und weil da alles richtig war, lachen wir jetzt.